Die CSU braucht die CDU, aber die CDU braucht die CSU ja nicht. Hallo zusammen und willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Dennis. Unser heutiges Thema ist Karl Theodor zu Guttenberg und seine Rückkehr nach Deutschland. Der frühere Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg soll das neue Zugpferd der CSU im Bundestagswahlkampf werden. Er habe zugesagt, für mehrere Kundgebungen nach Bayern zu kommen. Guttenberg lebt in den USA, aber Anfang der letzten Woche hat er sich schon mit dem Generalsekretär der CSU, Andreas Scheuer, getroffen. Dabei haben sie die Einzelheiten seiner Tätigkeit bei der CSU besprochen. Es ist auf jeden Fall auszuschließen, dass Guttenberg sich für ein Bundestagsmandat bewirbt. Also wird seine Rolle wahrscheinlich eine beratende sein. Ich finde es ganz interessant, dass trotz der Plagiatsaffäre ist Guttenberg bei den Deutschen sehr beliebt. Laut den Umfragen vom März 2016 würden 48% der Befragten eine Rückkehr Guttenbergs begrüßen. 36% der Guttenberg-Anhänger begrüßen sogar seine Kandidatur als Kanzler. Bezogen auf alle Befragten wären dies 17%. Besonders Männer trauen dem CSU-Politiker das Regierungsamt zu. Aus dem CSU-Lager gibt es auch noch weitere Nachrichten. Und zwar wird der Versöhnungsgipfel mit der CDU wie geplant stattfinden. Die CSU und CDU bereiten sich schon für die Bundestagswahlen vor und holen einen Underdog, würde ich sagen. Weil das finde ich wirklich sehr interessant, dass er immer noch beliebt ist. Und ich glaube, er könnte tatsächlich was bringen. Das finde ich halt auch immer super interessant, diese Beliebtheitssache. Ne? Als die Sache aufgeflogen ist mit den ganzen Plagiatsachen, dann haben Leute beim Radio angerufen und sich beschwert, dass er wegen so einer Lappalie weg ist. Dabei war er so gut, er hat so viel Gutes getan. Aber keiner konnte sagen, was genau er Gutes gemacht hat. Also niemand konnte auch noch ansatzweise sagen, was er in der Politik gebracht hat oder was er irgendwie erreicht hat. Er genießt dieses seltsame Vertrauen, obwohl irgendwie keiner so richtig weiß, was er gemacht hat. Das fand ich immer ganz seltsam. Aber es ist immer so bei den Politikern. Ich persönlich finde ihn sehr unsympathisch. Für mich wirkt er wirklich so ein bisschen Kai Diekmann von der Politik. Aber anscheinend gefällt es den Leuten. Wirklich, er sieht schon adlig aus, seriös aus. Für die CSU, CDU-Wähler, das ist genau das, was sie wollen, glaube ich, oder? Ich glaube tatsächlich, das gibt seinen Gegnern, also zum Beispiel der SPD oder der Linken, mehr Munition gegen ihn. Die können jetzt sagen, oh, guck mal, die holen sich so einen Betrüger ins Team. Ich meine, was sollen wir von dieser Partei halten, ist doch scheiße. Klar, du meinst, wenn er kandidieren würde oder wirklich wenn er sich um Bundestagsmandat bewerben würde, wäre es wahrscheinlich tatsächlich falsch. Aber ich glaube, er würde eher als Berater agieren. Vielleicht hat er irgendwelche Know-hows in den USA gelernt, aus dem Trumps Team zum Beispiel. Ich glaube, das wird seine Aufgabe sein, so ein bisschen so ein dunkler Kanzler sein. Ja, aber als ob Berater oder mitmacht, das ist völlig egal. Guck mal, als Steve Bannon, der Chef von Breitbart, Berater von Trump wurde, haben auch alle gesagt, oh, der hat sich so einen Halbnazi ins Team geholt, guck ihn an. Ja, aber die Linken hassen ihn sowieso und die Linken würden sowieso weder CSU noch CDU wählen. Gut, dass du das erwähnst. Und zwar die CDU-CSU-Sache. Es gibt sehr viele Wähler, die ungefähr so ein bisschen links von der Mitte sind oder linker sind und denen der neue linke Kurs der CDU sehr gut gefällt. Und sie wählen die CDU trotzdem nicht, weil sie immer noch die CSU mitwählen würden quasi, dass es ein Gesamtpaket ist. Das heißt, die CSU braucht die CDU, aber die CDU braucht die CSU ja nicht. Denn ich glaube, es gibt tatsächlich mehr Linke als konservative Wähler, die CDU verliert. Das heißt, eigentlich müsste die CDU dieses, in Anführungszeichen, lästige Appendix irgendwie loswerden. Und sie würden wahrscheinlich davon eher profitieren. Ja, mal sehen. Ich glaube, Guttenberg ist tatsächlich ein bisschen Tea Party von Deutschland. Und es ist kein Wunder, dass er in Amerika wohnt. Ich glaube, er hat tatsächlich bei den neuen Rechten was gelernt und wird dieses Know-how jetzt an die CSU weiterbringen. Und was glaubt ihr? Würde Guttenberg tatsächlich CDU und CSU was bringen oder eher das Gegenteil? Schreibt's unten rein. Ciao. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Jedes Video findet ihr auch als Podcast auf unserer Soundcloud. Und folgt uns auf alle Social Media Plattformen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung und oben beim Banner.